kannst nicht warten, du kannst nicht schlafen gehen, während sich tausend Dinge in deinem Kopf drehen. Du denkst zu viel, denn viele andere denken nicht, während über ihren Köpfen die Welt zusammenbricht. Leben heißt Kampf. Leben heißt Kampf, und diesen Kampf gewinnt man nicht, wenn man die Wahrheit ignoriert, nur weil die Masse Lüge spricht. Leben heißt Kampf, nicht nur für dich, nein, für dein Erbe. Lebe auf, sei stolz, du und sieh das wieder heiles Land behalte. Stolz und mutig, das wieder heiles Land behalte.